eigentlich sehen wir uns gar nicht mehr. Obwohl wir früher wie Brüder waren. Krass, was mit der Zeit passiert. Wie schnell man den Kontakt verliert. Hab grad gemerkt, dass ich deine neue Nummer nicht hab. Wollt nur mal hören, wie es dir geht. Jetzt ist es mitten in der Nacht. Und ich frag mich, was du machst. Ich trink auf dich, mein Freund. Auf jeden Tag aus unserer Zeit. Auf das, was geht und das, was bleibt. Ich trink auf dich, mein Freund. Ich heb auf dich mein Glas. Auf das, was kommt und das, was war. Ich schenk mir nochmal nach. Werd langsam sentimental. Es passte nichts zwischen uns beide. Heute hab ich Schiss, dir kurz zu schreiben. Sind wir Freunde, die sich selten sehen? Oder sind wir keine Freunde mehr? Ey, wichtig ist es nicht. Was wir hatten, steht für sich. Ich trink auf dich, mein Freund. Auf jeden Tag aus unserer Zeit. Auf das, was geht und das, was bleibt. Ich trink auf dich, mein Freund. Ich heb auf dich mein Glas. Auf das, was kommt und das, was war. Auch wenn Wege sich mal trennen und wir in andere Richtung rennen, ist es schon gut, so wie es ist. Auch wenn man Zeit nicht konserviert und man sich irgendwann verliert, ist es schon gut, so wie es ist. Ich trink auf dich, mein Freund, auf jeden Tag aus unserer Zeit, auf das, was geht und das, was bleibt. Ich trink auf dich, mein Freund, ich heb auf dich mein Glas, auf das, was kommt und das, was war. Auf das, was kommt und das, was war. Ich heb auf dich mein Glas, auf das, was kommt und das, was war. Auf das, was kommt und das, was war.